Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute geht es um den Künstler Paschanim. Paschanim ist ein deutscher Rapper aus Berlin, der durch seine authentische Art und seinen einzigartigen Sound bekannt wurde. Er wurde am 30. November 2000 in Berlin geboren und wuchs im Stadtteil Kreuzberg auf, einem Ort, der seine Musik bis heute prägt. Sein bürgerlicher Name ist Can David Bayram, seine Familie hat kurdisch-türkische Wurzeln. Ey yo, ich seh kleine Scheine in mein Hauseingang. Dieser ruft mich an, wenn du rauskommen kannst. Blaue Tracks, du drop ich auf entspannt. Simba Double Cup, RB Rauch 2 Gramm. Ich seh kleine Scheine. Sein Durchbruch schaffte Paschanim im Jahr 2020 mit dem Songs Hauseingang Shabab Spotten. Diese Tracks machten ihn auf einen Schlag bekannt, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Airwave, sein bisher größter Hit, wurde mit Platin ausgezeichnet und erreichte Platz 2 der deutschen Charts. Doch Paschanim ist mehr als nur ein Rapper. Bereits 2017 gründete er mit Simba und anderen Freunden das Künstlerkollektiv Playboys Mafia. Die Gruppe steht für kreative Freiheit, Zusammenhalt und einen neuen Berliner Sound. Neben dem Rappen arbeitet Paschanim auch als Kameramann und Regisseur. Er dreht eigene Musikvideos und hat auch für andere bekannte Künstler wie Juju oder Kasper gearbeitet. Grüne Augen, braune Locken, Tiens, rocken, halbe Kiste, wenn wir shoppen, Shababs, botten, grüne Augen, braune Locken, Tiens, rocken, halbe Kiste, wenn wir shoppen, Prada Janta voller Haze. Seine Musik ist geprägt von ruhigen Beats, einem verträumten Vibe und einer tiefen Verbindung zur Großstadt. In Songs wie Sommergewitter oder Mittelmeer erzählt er von Freiheit, Freundschaft und Jugend, ohne Klischees, aber mit viel Gefühl. Sommergewitter erreichte sogar Platz 1 in den deutschen Charts. Führerschein Richtung Mittelmeer fahren. Ja, ich vergiss vieles, aber sicher nicht den Namen. Doch vielleicht sollte auch nicht sehen, wir passen wirklich nicht zusammen. Ich wünsch, wir könnten wieder sehen, wie wir früher einmal waren. Mit dir ohne Führerschein Richtung Mittelmeer. Im Jahr 2024 veröffentlichte Paschanim sein Debütalbum 2000. Es zeigt, wie sehr er sich künstlerisch weiterentwickelt hat, sowohl musikalisch als auch visuell. Das Album wurde von Kritik und Publikum gefeiert und mit dem Hip-Hop.de Award als bestes Album national ausgezeichnet. Auch das Musikvideo zum Mittelmeer wurde prämiert. Meine Freunde sind auf Leben wie Heroin, doch kein Spaß, ich bin eigentlich ein Kind. Ich bin nicht 21, ich würde gern sehen wie du, doch ich weiß, du weißt, ich kann nicht. Gib mich wie dich selbst, ich will mich in den Schlaf. Mit seinem eigenen Sound und einem Blick für Details hebt er sich vom Mainstream ab. Paschanim ist kein Rapper, der sich anpasst. Er geht seinen eigenen Weg und trifft damit den Nerv einer ganzen Generation.